sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Den linken Medienspiegel im August 2025 beginnen wir mit einem Blick nach Ungarn nach dem riesigen CSD, kommen zu einem Kommentar zum Verhalten der Regierung und Bevölkerung angesichts der Klimakatastrophe, betrachten das andere Amerika jenseits von Trump und Co. Dann haben wir einen Artikel mit dem Titel »Illegale Migration gibt es nicht«, stellen euch die diesjährige Lebenslautaktion vor. Und abschließend kommen wir zur Care-Arbeit und der Vorstellung des Buches Unter Wert. Unser erster Artikel ist aus den Blättern für deutsche und internationale Politik vom August 2025. Die Blätter für deutsche und internationale Politik bezeichnen sich als eine Insel der Vernunft und den Artikel, den wir aus dieser Augustausgabe übernommen haben, macht Hoffnung auf ein Ungarn ohne Orbán. Nach der Pride und vor der Wahl, Ungarn ohne Orbán? Am 28. Juni erlebte Budapest etwas, was Ministerpräsident Viktor Orbán um jeden Preis verhindern wollte. Den größten Protestmarsch in der Geschichte Ungarns. Trotz Verbotsgesetz, trotz Androhung von Geldstrafen für die Teilnehmenden, trotz des Einsatzes von Gesichtserkennungstechnologie und trotz einer monatelangen Einschüchterungskampagne strömten die Menschen zu Hunderttausenden auf die Straßen der Hauptstadt. Was als 30. Budapest Pride geplant war, verwandelte sich in eine machtvolle Demonstration gegen das autoritäre Regime. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Mindestens 200.000 Menschen nahmen am Pride teil. Manche Schätzungen gehen sogar von bis zu 370.000 aus. Zum Vergleich, die Proteste gegen das Internetsteuergesetz von 2014 brachten etwa 100.000 Menschen auf die Straße. Die Demonstrationen von 2017 für die Central European University, die Orbáns Regierung aus politischen Gründen aus dem Lande drängte, rund 80.000. Selbst die historischen Massendemonstrationen vom März 1989 mit geschätzten 100.000 bis 150.000 Teilnehmenden, die damals das Ende des realsozialistischen Systems einläuteten, wurden zahlenmäßig deutlich übertroffen. Was sich am 28. Juni in Budapest ereignete, markiert nichts weniger als einen Wendepunkt. Nach 15 Jahren systematischer Einschüchterung unter der Dauerregentschaft Orbáns und obwohl die regierende Fidesz einen mächtigen Propagandaapparat aufgebaut und sämtliche demokratischen Institutionen unterwandert oder ausgehöhlt hat, zeigt sich nun, die Angst ist gewichen. Die Menschen haben genug. Die Symbolkraft dieses Moments kann kaum überschätzt werden. Orbán hatte die Pride zur Nagelprobe seiner Macht erkoren. Im März ließ er ein Gesetz verabschieden, das LGBTIQ-Demonstrationen unter dem Vorwand des Kinderschutzes verbietet. Teilnehmende können mit Geldstrafen von umgerechnet bis zu 500 Euro belegt werden. Das entspricht in Ungarn in etwa 2/3 des monatlichen Mindestlohns. Die Polizei erhielt die Befugnis, Gesichtserkennungstechnologie einzusetzen, um die Teilnehmenden zu identifizieren. Es war ein kalkulierter Versuch der Regierung, die sichtbarste und international beachtete Oppositionsveranstaltung des Landes zu ersticken. Doch der Schuss ging spektakulär nach hinten los. Die drakonischen Maßnahmen mobilisierten nicht nur die LGBTIQ-Community, sondern wurden auch zum Kristallisationspunkt für alle, die unter Orbáns System leiden. LehrerInnen, deren Gehälter seit Jahren stagnieren, ÄrztInnen und Krankenschwestern, die aus dem maroden Gesundheitssystem fliehen, Eltern, die mit ansehen müssen, wie ihre Kinder in zerfallenen Schulgebäuden unterrichtet werden, während das Regime Millionen Forint in Fußballstadien pumpt. Die Teilnahme internationaler Gäste, darunter mindestens 4 Busse mit UnterstützerInnen aus Deutschland, verstärkte die Botschaft: Ungarn ist nicht allein. Die Anwesenheit von über 70 EU-Abgeordneten und ausländischen JournalistInnen machte deutlich, dass die Welt zuschaut. Besonders bemerkenswert war die Rolle von Budapests Bürgermeister Gergely Karácsony von der Grünpartei Pabeshet, dessen plötzliche Entschlossenheit und Kampfbereitschaft selbst seine politischen Verbündeten überraschte. Als die Polizei dem Pride die Genehmigung verweigerte, erklärte er die Veranstaltung kurzerhand zu einem städtischen Event, für das keine Genehmigung erforderlich sei. Orbáns Justizminister drohte ihm daraufhin mit bis zu einem Jahr Gefängnis. Doch Karácsony ließ sich nicht einschüchtern. Wenige Tage nach dem Pride erhielt er im Europäischen Parlament minutenlang stehende Ovationen für seinen mutigen Einsatz für Demokratie und Menschenrechte. Er unterstrich auf der Pride nachdrücklich die Bedeutung des Protests über Ungarns Grenzen hinaus und mahnte zugleich die Verantwortung der EU an. Wenn ein Pride in einem Mitgliedstaat verboten werden kann, dann ist kein Bürger in Europa mehr sicher. Aktuelle Umfragen bestätigen, was der Pride sichtbar machte. Orbáns Fidesz verliert auf breiter Front. Die neue Oppositionspartei Tisza unter Péter Magyar liegt in manchen Erhebungen bereits 15 Prozentpunkte vor der Regierungspartei. Die Mitte-Rechts-Partei um den populären ehemaligen Fidesz-Insider Magyar hatte schon bei den Europawahlen im vergangenen Jahr mit über 29% aus dem Stand ein gutes Ergebnis erzielt. Magyar war es damals gelungen, die Massenproteste, die sich zu Beginn des Jahres an einem Skandal um sexualisierte Gewalt an Kindern entzündet hatten und in denen die obersten Fidesz-Kreise verwickelt waren, in eine Wahlalternative gegen Orbán zu transformieren. Doch entscheidender als die für Tisza günstigen Umfragewerte ist der Erosionsprozess in Orbáns Machtbasis, den ländlichen Gemeinden. Hier zeigt sich die fatale Schwäche von Orbáns System. Seine Macht beruhte nie primär auf der ideologischen Überzeugung seiner AnhängerInnen, sondern auf einem ausgeklügelten Patronagenetzwerk. Lokale MultiplikatorInnen, LadenbesitzerInnen, GastwirtInnen, ÄrztInnen, PastorInnen wurden mit EU-Geldern bei der Stange gehalten. Doch seit Brüssel Ungarn wegen Verstößen gegen das Rechtsstaatsprinzip den Geldhahn zugedreht hat, funktioniert diese Maschinerie nicht mehr. Die Parallelen zum Niedergang der Sozialisten, MSZP, zwischen 2007 und 2010 sind frappierend. Damals verlor die MSZP ihre ländliche Basis, weil die lokalen Eliten nicht mehr daran glaubten, dass die Partei die Kontrolle über die Fleischtöpfe behalten würde. Genau das Gleiche geschieht jetzt mit Fidesz. Aktuelle Studien zeigen, dass die Regierungspartei gerade in ihren ehemaligen Hochburgen, den Dörfern und Kleinstädten dramatisch an Unterstützung verliert und selbst dort von Tisza ein- oder überholt wird. Der Pride hat auf eindrucksvolle Weise sichtbar gemacht, dass der Würgegriff des Autokraten nicht mehr hält. Wenn das Regime nicht einmal imstande ist, seine eigenen Verbote durchzusetzen, wenn eine Viertelmillion Menschen ungestraft gegen es aufbegehren darf, wer garantiert dann, dass es morgen noch die Pfründe verteilen kann? Die Verunsicherung in den Fidesz-Schreien ist mit Händen zu greifen. Selbst regimetreue Medien konnten die Bilder der Menschenmassen nicht ignorieren. Die schiere Größe der Demonstration vermittelte eine unmissverständliche Botschaft. Der König ist nackt. Was bedeutet das für die Parlamentswahl im April 2026? Entscheidend wird sein, wen die Menschen am Vorabend der Wahl als wahrscheinlichen Gewinner erachten. Der Pride hat in dieser Hinsicht das Momentum verschoben. Er hat der Opposition Selbstvertrauen und der Bevölkerung Mut gegeben. Orbán wird sicher nicht kampflos abtreten. Die Frage ist nicht, ob er zu schmutzigen Tricks greifen wird, sondern zu welchen. Die Optionen reichen von der Verschiebung der Wahl über die Änderung des Wahlrechts bis zum administrativen Ausschluss der Opposition. Selbst Moskauer Methoden, inszenierte Anschläge, gekaufte ProvokateurInnen, gefälschte Flüchtlingswellen sind nicht auszuschließen. Aber auch hier hat der Pride eine klare Botschaft gesendet. Die Zeit der Angst ist vorbei. Orbán mag die Wahl manipulieren können, aber er kann nicht mehr darauf zählen, dass die Menschen es schweigend hinnehmen werden. Der Geist ist aus der Flasche. Wer eine Viertelmillion Menschen auf die Straße bringt, obwohl Gesichtserkennung und Geldstrafen drohen, der hat eine kritische Masse mobilisiert, die sich nicht mehr einschüchtern lässt. Die Geschichte lehrt uns, dass autoritäre Regime genau dann am gefährlichsten sind, wenn sie schwach werden. Doch sie lehrt uns auch, dass ihr Sturz oft schneller kommt als erwartet. Slobodan Milosevic schien 1999 in Belgrad noch fest im Sattel zu sitzen. Ein Jahr später war er Geschichte. Viktor Janukowitsch musste 2014 Hals über Kopf aus Kiew fliehen. Nicolae Ceaușescu tanzte noch Ende November 1989 auf dem Parteitag der rumänischen Kommunistischen Partei. Einen Monat später war er tot. Orbán kennt diese Ereignisse. Er weiß, dass die Alternative zu einem geordneten Machtwechsel das Chaos ist. Der Pride hat ihm vor Augen geführt, dass er sich zwar noch zwischen zwei Optionen entscheiden kann, aber nicht mehr lange. Die schiere Masse der DemonstrantInnen, ihre Entschlossenheit und die breite gesellschaftliche Unterstützung zeigen, dies ist keine Bewegung, die sich noch unterdrücken ließe. Was in Budapest geschah, strahlt damit weit über Ungarns Grenzen hinaus. In einer Zeit, in der autoritäre Bewegungen weltweit auf dem Vormarsch sind, in der Donald Trump zurück im Weißen Haus ist und rechtspopulistische Parteien in ganz Europa Erfolge feiern, sendet der ungarische Widerstand ein kraftvolles Signal. Der Kampf ist nicht verloren. Die mutigen Menschen, die am 28. Juni durch Budapest zogen, haben gezeigt, dass Solidarität stärker ist als Spaltung, dass Liebe mächtiger ist als Hass, dass Freiheit sich nicht dauerhaft unterdrücken lässt. Sie haben bewiesen, dass selbst das ausgefeilteste Überwachungssystem, die perfideste Propaganda und brutale Einschüchterung an ihre Grenzen stoßen, wenn Menschen gemeinsam für ihre Würde einstehen. Für die demokratischen Kräfte in den USA, in der Türkei, in Indien und überall dort, wo AutokratInnen die Macht an sich reißen, kann jener Tag in Budapest als ein Leuchtfeuer der Hoffnung dienen. Für Ungarn selbst bedeutet der Erfolg des 28. Juni einen Moment kollektiver Katharsis. Zum ersten Mal seit Jahren spürten die Menschen wieder ihre eigene Macht. Die Bilder erinnerten viele unweigerlich an 1989, als die UngarInnen das kommunistische Regime hinwegfegten. Doch während damals die Hoffnung auf eine bessere Zukunft die Menschen antrieb, ist es heute der Zorn über eine gestohlene Gegenwart. Orbán, der einst als junger Aktivist auf dem Budapester Heldenplatz die Sowjets zum Abzug aufforderte, ist selbst zum Diktator geworden, gegen den sich das Volk erhebt. Orbán hat einen fatalen Fehler begangen. Er dachte, die Gesellschaft so weit eingeschüchtert und gespalten zu haben, dass er ungestraft selbst fundamentale Rechte angreifen kann. Die Pride hat diese Illusion zerschlagen. Der politische Instinkt, für den Orbán so oft gelobt wird, hat ihn offenbar verlassen. Er glaubte, mit dem Kulturkampf gegen die Pride die Opposition spalten zu können. Sein Kalkül war simpel. Magyar sollte zum Bekenntnis für oder gegen die Veranstaltung gezwungen werden und dadurch entweder seine progressiven oder seine konservativen UnterstützerInnen verprellen. Doch Magyar wich dieser Falle geschickt aus. Bis zum Schluss äußerte er sich nicht direkt zur Pride. Erst am Tag des Marsches veröffentlichte er einen vorsichtig formulierten Social-Media-Post, ohne die Veranstaltung oder LGBTIQ-Rechte zu erwähnen. Stattdessen schrieb er allgemein: Wir bauen gemeinsam ein Land für alle Ungarn, in dem es keine Rolle spielt, aus welcher Familie jemand stammt, woran er glaubt und wen er liebt. Und er rief die Polizei auf, alle ungarischen Staatsbürger vor der Willkür der gefallenen Macht zu schützen. Die Botschaft war klar genug für seine progressiven UnterstützerInnen, aber vage genug, um konservative WählerInnen nicht zu verschrecken. Die meisten, die am 28. Juni durch Budapest gezogen sind, verstehen die politische Arithmetik. Bei den Wahlen 2026 ist das Kreuz für Tisza das taktisch einzig Richtige, um das Regime loszuwerden. Hier zeigt sich, dass Orbán keineswegs der unbezwingbare politische Mastermind ist, als der er oft dargestellt wird. Seine Stärke speiste sich schon immer aus der Schwäche seiner GegnerInnen. Jetzt, wo es eine oppositionelle Kraft gibt, hinter der sich alle versammeln können, die ihn loswerden wollen, versagen seine altbewährten Rezepte. Orbán und die gesamte Fidesz-Machtmaschinerie agieren zusehends im Panikmodus. Die Tage seiner Herrschaft sind gezählt. Nicht, weil Brüssel es so will, nicht, weil die Opposition plötzlich geeint wäre, sondern weil die Menschen in Ungarn genug haben. Sie haben genug von der Korruption, genug von der Hetze, genug von einem System, das ihre Kinder in marode Schulen zwingt, während es Milliarden in die Taschen der Oligarchen schaufelt und in die der Familie Orbán. Der 28. Juni 2025 wird als Wendepunkt in die ungarische Geschichte eingehen, als der Tag, an dem das ungarische Volk Nein sagte. Nein zu Orbán, Nein zur Angst, Nein zur Unterdrückung. Mit einer 250.000 Menschen auf den Straßen Budapest begann der Countdown für das Ende des Orbán-Regimes. Die Regenbogenfahnen, die an diesem Tag über Budapest wehten, künden von einem möglichen neuen Morgen. Orbán mag noch im Amt sein, aber seine Zeit läuft ab. Der Pride, den er zerschlagen wollte, ist der erste große Erfolg für jene UngarInnen, die ihn zu Fall bringen wollen. Vielleicht können wir schon im nächsten Frühjahr sagen, Die Geschichte hat ihr Urteil gesprochen, in den Farben des Regenbogens. Unser zweiter Artikel ist ein Kommentar in der Taz vom Mittwoch, den 6.8. Deutsche Provinzialität. Der Klimawandel ist allerorten spürbar und doch verhalten sich Bundesregierung und Bevölkerung so, als sei da nichts. Von der Zukunft aus betrachtet wird die Gegenwart wie eine tödliche Farce oder ein zynisches Endspiel erscheinen. Wir hatten doch endlich verstanden, so schien es Ende der 2010er Jahre und haben trotzdem nichts getan. Oder anders, wir hatten verstanden und es wurde entschieden, nichts zu tun. Wie das Bewusstsein über die Realität des Klimawandels, die Fluten, die Dürren, die Hitzewellen, die Toten, von der Fähigkeit zu verdrängen überlagert wurde, ist ein Beispiel für die menschliche Komödie, könnte man sagen, wenn es nicht eine Frage der Macht wäre, des kapitalistischen Systems, der großen wie der kleinen Interessen und des medialen Versagens. Ich bin gerade auf der schwedischen Insel Gotland, wo sie einen beim Verlassen der Fähre mit der Durchsage begrüßen, dass das Wasser knapp sei. Der Brunnen unseres Hauses ist nicht tief genug, um überhaupt noch Wasser zu finden. Es wird nicht geduscht, nicht gewaschen, außer im Meer. Trinkwasser gibt es beim Brunnen im nächsten Dorf. Es ist nichts im Vergleich zu allem anderen, ich weiß. Und dennoch verhält sich dieses Erlebnis zu diesem alles andere auf eine sehr verwirrende Art. Veränderung ist immer direkt erfahrbar. Veränderung ist im Fall des Klimawandels aber vor allem entfernt, vermittelt, entfernt durch Ort und auch Zeit. Weil die eigentliche Erkenntnis ja ist, wie viel schlimmer es noch werden wird in Zukunft. Und was passiert in diesem Moment? Die Menschheit oder ein paar Männer erfindet eine Technologie, die den Verbrauch an Strom und Wasser in gigantische Dimensionen treibt. Man kann sich das gar nicht ausdenken. So absurd ist diese Situation. Die spezielle Art der künstlichen Intelligenz, die gerade entwickelt wird und grundsätzlich anders und viel ökologischer sein könnte, wenn die Logik des Geldes nicht greifen würde. Also die rechenintensiven großen Sprachmodelle von ChatGPT und so weiter treiben die nächste industrielle Revolution voran, mit ähnlicher Rücksichtslosigkeit wie die industrielle Revolution davor. Kann der Mensch nicht lernen? Will der Mensch nicht lernen? Oder sind das schon die falschen Fragen, weil es nicht um den Menschen geht, sondern um einzelne Menschen, die wiederum Massenwirkung erzeugen können? Gibt es den Menschen überhaupt? Und gleichzeitig, Pessimismus ist keine Option. Fatalismus ist keine Option. Vielleicht erleben wir nur einen besonders brutalen Übergang vom fossilen Regime mit all den autoritären Ausprägungen, die wir gerade sehen, zur postfossilen Gesellschaft, in der Regeneration nicht nur bei der Nutzung von Energie gilt, Sonne, Wind, Wasser, sondern überhaupt ein Prinzip ist, wie das gute Leben für alle oder möglichst viele geregelt sein könnte. Das sind strategische und ebenso persönliche Fragen. Wie geht man damit um, wenn es so viele um einen herum aufgegeben haben, zu denken, zu fühlen, für andere zu sorgen? Bill McKibben, einer der wichtigsten US-Autoren zu Klimafragen, hat vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben, das den Titel trägt »Falter, has the human game begun to play itself out?« Das menschliche Endspiel also. Auf Deutsch klang der Buchtitel optimistischer. Die taumelnde Welt, wofür wir im 21. Jahrhundert kämpfen müssen. Sein neues Buch heißt nun Here Comes the Sun. A Last Chance for the Climate and a Fresh Chance for Civilization. Deutsch etwa so: Here comes the sun. Eine letzte Chance für das Klima und eine neue Chance für die Zivilisation. Einen Versuch haben wir also noch. Bill McKibben hat sich entschieden, nicht aufzugeben. Er versucht, wie gerade auch die immer kluge US-amerikanische Autorin Rebecca Solnit in einem optimistischen Text im Guardian der politisch orchestrierten Apathie etwas Konstruktives entgegenzusetzen. Wie für McKibben ist für Solnit die Möglichkeit und Notwendigkeit evident, die Gesellschaft zu elektrifizieren und das mit Sonne, mit Technologie. Das hat ihr ein wenig Kritik von denen eingebracht, die einen grundsätzlichen Systemwechsel einfordern. Solnit schreibt, die Energierevolution ist in diesem Jahrhundert im Gange, obwohl sie sich langsam genug und technisch genug entfaltet hat, dass die meisten Menschen sie nicht bemerken. Und schließt daraus, sie sichtbar zu machen, würde mehr Menschen für sie als Lösung, als Versprechen, als Möglichkeit begeistern, die wir schnell vom ganzen Herzen verfolgen können, sollten und müssen. Ist das Drama der Zeit der Ampelkoalition medial genauso wie von Seiten der damaligen Opposition und heutigen Gaslobby CDU-CSU und genauso wie von Teilen der panisch bornierten Bevölkerung, dass diese mögliche und plausible Zukunft nicht gewollt wurde? Darin zeigt sich wieder einmal die Provinzialität dieses Landes, das sich bewusst abwendet von Entwicklungen, die anderswo schon viel weiter gedacht und vorangetrieben werden. Ich habe immer noch nicht genau verstanden, was in den erneuerbaren Energien generell links sein soll, außer vielleicht der Aspekt, dass die Frage von Gier, Verantwortungslosigkeit und latenter oder offener Korruption eben doch eher eine Sache der Rechten ist. Ein Tiefpunkt dabei war sicher, als der aktuelle Kanzler den dümmsten Satz aller Klimarelativierer der vergangenen Jahre sagte: Deutschland sei doch eh zu klein und könne nichts gegen den Klimawandel tun. Dann piss, scheiß drauf, also weiter wie bisher. Wir üben gerade kollektive Verantwortungslosigkeit ein, bei der Vernunft genauso wie Empathie nur störend sind. Es steckt eine tiefe Irrationalität in dem Umstand, dass es möglich wäre, dass es sogar gut wäre, sogar wirtschaftlich gut wäre, anders Energie zu produzieren, anders Energie zu nutzen. Wir leben in verrückten Zeiten. Es braucht, wie es McKibben und Solnit vormachen, für diesen Moment den Widerstand der Hoffnung. Von der Klimakatastrophe kommen wir zur Le Monde Diplomatique vom Juli. Hier gibt es einen Artikel, der sich wohltuend von der permanenten Tramtutis, Tramtutienes absetzt. Der 25. Juni 2025 brachte den Höhepunkt einer Hitzewelle, die New York City, die Kapitale des internationalen Kapitalismus, dieses Jahr schon früh heimsuchte. Tag zuvor gewann Sohan Mamdani die Nominierung zum Kandidaten der Demokratischen Partei für das Amt des New Yorker Bürgermeisters. Der 33-jährige, in Uganda geborene Mamdani, der sich als südasiatischstämmiger Muslim und als demokratischer Sozialist beschreibt, siegte überraschend über Andrew Cuomo. Der umstrittene Ex-Gouverneur des Bundesstaates New York war trotz der ihm vorgeworfenen sexuellen Übergriffe als Favorit des Partei-Establishments und der mächtigen Unternehmerlobby angetreten. Der Sieg von Mamdani, der erst seit 2018 US-Staatsbürger ist, hat das progressive Lager beflügelt, die Mitte verstört und die Konservativen in Aufregung versetzt. Bernie Sanders, der 83-jährige in New York geborene Senator aus Vermont, lobte weniger Mamdanis Programm als seinen Mut, eine stimmige linke Vision zu vermitteln. Das Establishment der Demokraten reagierte distanzierter. Eine Führungsfigur im Staat New York nannte ihn die absolut falsche Wahl. Und Trump denunzierte ihn umgehend als hundertprozentigen verrückten Kommunisten. Populistische Kreise der Republikaner brachten xenophobe Memes im Umlauf, etwa die in eine Burka gehüllte Freiheitsstatue. Auch wurde die Forderung laut, Mamdani die US-Staatsbürgerschaft abzuerkennen. Der Sieg Mamdanis stand am Ende von drei außergewöhnlichen Wochen, die selbst nach den derzeitigen Maßstäben in den USA ziemlich turbulent verliefen. Seine Nominierung ist verbunden mit den drei politischen Themen, die das Land vorrangig beschäftigen und zu einem Wiedererwachen von Protestbewegungen geführt haben. Die Einwanderungspolitik, das Geschehen im Nahen Osten und die wachsende Macht der Exekutive. In Reaktion auf die brutalen Praktiken, mit denen Trump sein Wahlkampfversprechen von Massenabschiebungen einlösen will, kam es in Los Angeles, wo mindestens 8% der EinwohnerInnen keinen legalen Aufenthaltsstatus haben, zu heftigen Protesten. Die Trump-Administration qualifizierte die Demonstrationen mit wilder Übertreibung als Unruhen und unterstellte die kalifornische Nationalgarde der Zentralregierung. Und sie setzte, erstmals in der Geschichte, Einheiten der US-Marines im eigenen Land ein. Am 14. Juni gingen dann Millionen Bürger und Bürgerinnen auf die Straße, um den No-Kings Day zu begehen. Das Motto bezieht sich auf ein Meme, in dem Trump als König gehuldigt wird. Die mehr als 2100 Demonstrationen im ganzen Land waren ein koordiniertes Gegenprogramm zu der Staatszeremonie zum 250. Gründungstag der US-amerikanischen Streitkräfte, der dank höherer Fügung mit Trumps 79. Geburtstag zusammenfiel. Die protzige Militärparade sollte den Nationalstolz und die Bereitschaft zum Dienst an der Waffe beflügeln. Aber Lästermäuler meinten, hier werde die autoritäre Wende der USA auf eine Weise zelebriert, die an Nordkorea denken lässt. Zwischen den Eingangssäulen des Agrarministeriums hatte man ein gigantisches Trump-Porträt aufgezogen. Dutzende Panzer, tausende Soldaten und eine Kavalleriegarde waren aufgeboten. Aber dann kam der Regen. Die Zuschauerkulisse, ohnehin dürftiger als erwartet, dünnte weiter aus. Trump las seine Rede ungewohnterweise vom Blatt. Der Mord an einem demokratischen Abgeordneten des Parlaments von Minnesota, der kurz zuvor gemeldet worden war, fand keine Erwähnung. Und irgendwann schien das Geburtstagskind wegzudösen. Eine Woche später war Amerikas Feuerkraft wieder voll da. In den Morgenstunden des 21. Juni bombardierte die US Air Force auf Befehl Trumps zentrale iranische Atomanlagen mit ihren legendären bunkerbrechenden Waffen. Parlamentarier drohten mit einem Impeachment-Verfahren gegen den Präsidenten, weil er den Kongress nicht unterrichtet, geschweige denn um Zustimmung zu einem Kriegsakt ersucht hatte. Die politische Atmosphäre der USA hat einen Siedepunkt erreicht. Aber ist es auch ein Wendepunkt? Bei den erwähnten Schlüsselthemen Migration, Nahosten, Dominanz der Exekutive wird man das erst im Nachhinein wissen. Doch zwei Merkmale, die Trumps zweite Präsidentschaft von seiner ersten unterscheiden, haben offenbar nicht mehr Bestand. Zum einen zeigen sich bei den Republikanern die ersten, womöglich nur vorübergehenden, Risse. Trumps Männerfreundschaft mit dem reichsten Mann der Welt ging auf der Bühne der sozialen Medien theatralisch in die Brüche. Elon Musk gelang es nicht, mit seinem Kahlschlag bei den Bundesbehörden ausreichend Staatsausgaben zu kappen, um den Spielraum für Trumps aberwitziges Haushaltsgesetz zu schaffen. One Big Beautiful Bill Act kam zwar am 3. Juli durch den Kongress, aber libertäre Kreise der Republikaner äußern sich besorgt über die rapide wachsende Staatsverschuldung, die nach ihrer Schätzung bis 2034 um bis zu 3 Billionen Dollar steigen könnte. Aus der populistischen Ecke wiederum hört man Bedenken gegen die zu erwartenden Zugeständnisse an die Hightech-Branche, etwa in Form eines 10-jährigen Verzichts auf staatliche Regulierung der KI-Entwicklung. Andere republikanische Stimmen opponierten offen gegen die militärische Intervention in Iran und die Perspektive eines Regimewechsels. Dennoch hat der Präsident die republikanische Parteibasis fest im Griff. Ein Trump-Post reicht immer noch aus, um abweichende Stimmen aus der Partei, zu welchem Thema auch immer, zum Schweigen zu bringen. Zweitens haben die Anti-Trump-Kräfte ihre Lähmung nach der Wahl überwunden. Die politische Linke hat ihre aktivistische Energie wiedergefunden und viele US-Bürgerinnen und Bürger gehen wieder auf die Straße. Die No-Kings-Demonstrationen waren vielleicht sogar der größte Massenprotest in der Geschichte der USA, in jedem Fall aber der größte, den das Land seit den Black Lives Matters-Kundgebungen nach dem Tod von George Floyd im Mai 2020 erlebt hat. Allerdings verhindern grundlegende Differenzen unter den Trump-Gegnern die Einigung auf eine gemeinsame Agenda. In Los Angeles kamen die Proteste gegen die Abschiebung aus dem Alltag, aus der Wut der Gemeinschaft über den Bruch eines seit langem existierenden Status quo für irregulär Eingewanderte zum einen und über die bekannt gewordenen Misshandlungen in den Abschiebegefängnissen zum anderen. Im Gegensatz dazu waren die No-Kings-Proteste eher eine gut geplante Kampagne mit der zentralen Forderung, Trumps Griff nach der totalen Exekutivgewalt zu verhindern. Hier führten die Demonstrierenden massenhaft US-Flaggen mit. Auch die palästinensische und die Regenbogenfahne waren immer dabei. Auf den Straßen von Los Angeles dagegen war das Sternenbanner auffallend selten zu sehen, vor allem an den ersten Demonstrationstagen. In den Diskussionen der Linken war die Dominanz der Flaggen Mexikos und zentralamerikanischer Staaten ein kontroverses Thema. Einige verteidigten sie als legitime Äußerung von Nationalstolz, andere verurteilten sie als Geschenk an eine Rechte, die in ihrem Eifer, die Demonstrierenden als ausländische Elemente abzustempeln, nur bestärkt werde. Der Anteil irregulärer MigrantInnen in den USA hat, im internationalen Vergleich, bemerkenswerte Ausmaße erreicht. Derzeit verfügt fast die Hälfte der nicht eingebürgerten Migrationsbevölkerung über keine rechtsgültige Aufenthaltserlaubnis für die USA. Diese Situation ist das Ergebnis eines über Jahrzehnte andauernden Reformstaus. Die letzte umfassende Novellierung der einschlägigen Bundesgesetze datiert aus dem Jahr 1990. Einige lokale Verwaltungsgebiete, meist unter demokratischer Führung, haben trotz eines im Sinne des Bundesrechts irregulären Aufenthaltsstatus eine breite Palette an Leistungen und Schutzmaßnahmen für irreguläre MigrantInnen eingeführt. Das Thema illegale Migration ist eine ständige Quelle des Zorns für Donald Trump, seit er am 16. Juni 2015 auf der vergoldeten Rolltreppe des New York Trump Towers herabgeglitten kam, um seinen Einstieg in die Politik zu verkünden. Genau 10 Jahre später ordnete er eine deutliche Eskalation seines Feldzugs gegen Migranten an, mittels Razzien an ihren Arbeitsplätzen, an ihren Wohnorten und an den Schulen ihrer Kinder. Am 1. Juli 2025 war der symbolträchtige Schlusspunkt gesetzt, als er mit sichtlichem Vergnügen das neu errichtete Zeltgefängnis im Bundesstaat Florida besichtigte. Ein schönes Lager für irreguläre MigrantInnen mit 3000 Betten auf einem verlassenen Flugfeld in den Everglades gelegen. Getauft wurde es auf den Namen Alligator Alcatraz, da es, wie Trump anmerkte, von vielen Bodyguards und vielen Polizisten in Gestalt von Alligatoren bewacht werde. Im Laufe dieses Sommers könnte Trump eine noch fundamentalere Wende vornehmen, die sowohl mit dem Thema Migration als auch mit dem Ausbau der Exekutivgewalt zu tun hat. Derzeit erlangen prinzipiell alle Kinder, die auf US-Territorium geboren wurden, die uneingeschränkte Staatsbürgerschaft. Dieses Recht will die Trump-Administration durch eine präsidiale Verfügung vom aufenthaltsrechtlichen Status der Eltern abhängig machen. Damit würde sie eine Interpretation der Verfassung aufkündigen, die sich Ende des 19. Jahrhunderts durchgesetzt hat. Am 27. Juni hat der Supreme Court in einem Verfahren, das den Versuch der Trump-Regierung betraf, das Geburtsortsprinzip im Staatsbürgerrecht auszuhebeln, ein Urteil gefällt. Ohne ausdrücklich auf die Verfassungsmäßigkeit der entsprechenden Anordnungen einzugehen, schwächte das oberste Gericht die Fähigkeit der erstinstanzlichen Gerichte, die Umsetzung präsidialer Verordnungen auszusetzen, weil sie diese für verfassungswidrig erachten. Damit machte der Supreme Court der Regierung und allgemein der Exekutive ein großes Geschenk. Denn genau auf diese Kompetenz der unteren Instanzen hat sich die politische Taktik der Demokraten bislang gestützt. Nach dem Urteil vom 27. Juni dürfte es der Regierung jetzt möglich sein, eine präsidiale Verordnung nach der anderen zu erlassen. Dabei wird Trump wohl weiterhin einen schwindelerregenden Schlingerkurs verfolgen und je nach wechselnder Laune mal zum Angriff und mal zum Rückzug blasen. So wie in Los Angeles, wo er gleich nach der Entsendung des Militärs die Abschieberazzien auf Farmen, in Restaurants und Hotels stoppen ließ, da diese Branchen um ihre illegalen Arbeitskräfte bangen mussten. So wie in der Handelspolitik, wo er Zölle anordnet, um sie im Handumdrehen wieder auszusetzen oder abzuschaffen. Die Treuesten der Trump-Treuen bewundern ohne Pragmatismus und Prinzipien ihren Helden und seinen tapferen Kampf gegen eine korrupte, moribunde politische Klasse, die sich selbst bedient. Im Gegensatz zu ihrem König Trump. Der Sieg Mamdanis bei den Demokraten in New York deutet allerdings darauf hin, dass die Sehnsucht nach charismatischer Authentizität statt administrativer Kompetenz keine exklusive Eigenheit der Rechten in den USA ist. Selbst der Unterlegene Andrew Cuomo hat eingeräumt, dass sein Gegner eine meisterhafte Wahlkampagne geführt habe. Aber dieses Kompliment bezog sich auf Mamdanis Fähigkeit als Kommunikator, nicht auf die kommunizierten Inhalte. Sollte Mamdani im November dieses Jahres zum New Yorker Bürgermeister gewählt werden, könnte er einen Großteil seines inhaltlichen Programms nicht umsetzen. Seine Visionen von staatlichen Lebensmittelgeschäften, kostenlosen öffentlichen Verkehrsmitteln und kostenlosen Kinderkrippen wäre nur durch höhere Besteuerung der Reichen zu verwirklichen, die auf der Ebene des Staates New Yorks beschlossen werden müsste. Mamdanis Versprechen, die Mieten einzufrieren und einen Mindeststundenlohn von $30 einzuführen, würde die gesamte Geschäftswelt auf die Barrikaden bringen. Und seine Ankündigung, er werde den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu verhaften lassen und damit das Urteil des Internationalen Strafgerichtshofes umsetzen, zeugt von krasser Unkenntnis der Jurisdiktion, da die USA 2002 ihre Unterschrift unter das Statut des Internationalen Gerichtshofes zurückgezogen haben. All das schließt freilich nicht aus, dass Mamdani die Wahl im November gewinnen kann. Schließlich ist Donald Trump aus der genau entgegengesetzten ideologischen Ecke mit einer ähnlich realitätsfremden Agenda aufgebrochen. Die enthielt nicht nur verfassungsrechtlich fragwürdige Maßnahmen, sondern auch das Versprechen, die Wirtschaftskraft der USA mit einer Strategie zu stärken, die das Lager der Mainstream-Ökonomen zutiefst verstören musste. Inzwischen gibt es Hinweise darauf, dass Mamdani seinen Sieg über Cuomo vor allem Stimmen aus jenen drei Wählergruppen verdankt, die bei den letzten Präsidentschaftswahlen scharenweise ins Trump-Lager übergelaufen sind. Die Generation Z, der muslimischen Bevölkerung und gegen Ende seiner Kampagne den Latino-Männern. Sollte Mamdani gewinnen, könnte sich die Wall Street damit trösten, dass der New Yorker Bürgermeister nicht der Präsident der USA ist und dass er es auch niemals sein wird. Die USA-Verfassung schließt eingebürgerte Staatsangehörige ausdrücklich vom Präsidentenamt aus. Dieses tröstliche Wissen ist fundierter, als es das Wunschdenken vieler Trump-Gegner war, die sich vor dessen erneuter Wahl einredeten, seine Versprechen seien nichts als populistisches Getöse. Von der Le Monde Diplomatique kommen wir zu IC3W, dem Informationszentrum Dritte Welt aus Freiburg und einem Artikel der Juli-August-Ausgabe mit dem Schwerpunkt vom Willkommenssommer zur Festung Deutschland. Wir stellen euch einen kurzen Artikel aus dem Schwerpunkt vor. Schluss mit dem Nachplappern. Illegale Migration gibt es nicht. 93% der deutschen BundesbürgerInnen sollen irreguläre Migration in unterschiedlichen Abstufungen für ein Problem halten. Das ging aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Dezember 2024 hervor. Die Studie wurde weitreichend rezipiert und von großen deutschen Medien geteilt. Die Bedingungen, unter denen eine so überwältigende Mehrheit zustande kommt, sind jedoch fragwürdig. In der Umfrage zeigt sich, wie gesellschaftliche Realitäten verzerrt werden. Wer fragt, ob ein angeblich irregulär oder illegal stattfindender Prozess ein Problem darstellt, betreibt keine repräsentative Umfrage, sondern gezielte Meinungsmache. Wie würden die Umfrageergebnisse ohne das Wort irregulär ausfallen? Wie würden sie ausfallen, wenn die Frage lautete, ob asylsuchende Menschen ein Problem seien? Eine Ausnahme oder gar Neuheit ist ein solches Framing im Law and Order Deutschland nicht. Im Gegenteil, in den letzten Jahren hielt das Konstrukt der irregulären Migration Einzug in so gut wie alle politischen Debatten zum Thema. Spätestens seit 2023 ist es kaum mehr wegzudenken aus Talkshows, Berichterstattungen und politischen Forderungen. Dabei wird irregulär immer mehr zum Synonym für illegal. Die AfD spricht konsequent von illegaler Migration. Die CDU verwendet illegal und irregulär völlig beliebig. wenn die SPD nur irregulär nutzt. Einen Unterschied macht das kaum, denn alle meinen damit, dass weniger Menschen nach Deutschland kommen sollen. Damit wurde ein Bild konstruiert, das heute fast gänzlich unhinterfragt zum Ausgangspunkt von Migrationsdebatten genommen wird. Die dahinterliegende Verzerrung der Realität kann man gar nicht oft genug betonen. Tatsächlich ist der Begriff der Irregularität in der Migrationsforschung geläufig. Er hat darin jedoch eine viel engere Bedeutung als im aktuellen Diskurs. Wenn ein Friedrich Merz oder eine Nancy Faeser irregulärer Migration den Kampf ansagen, dann sind nicht nur Menschen gemeint, die ausreisepflichtig sind oder sich im Dublin-Verfahren befinden, sondern alle, die für diese PolitikerInnen ungewollt nach Deutschland kommen. Die politische Funktion des Narrativs ist naheliegend. Das gesellschaftliche Bedürfnis nach Regulation inmitten der ökonomischen Transformationskrise wird aufgegriffen, aber man wendet es gegen die Bewegungsfreiheit, die man für sich selbst als selbstverständlich setzt, der anderen als irreguläre Migration. Diese wird zum Delikt erklärt. So tritt man nach unten, anstatt sich mit den Krisen verursachten Kapital und Autoritarismus anlegen zu müssen. Das Narrativ bietet die perfekte Legitimation für eine restriktive Migrationspolitik, die sich als Wiederherstellung von Recht und Ordnung ausgibt. Folgt man der Debattenlogik, dann fällt unter irregulär jede Migration, die unerlaubt oder ohne Visum nach Deutschland erfolgt. Darunter fallen fast alle Menschen, die Asyl suchen. Der Weg zum Asylantrag in Deutschland erfolgt in der Regel über die unerlaubte Einreise. Anders geht es auch nicht. Es gibt kaum legale Wege, um Asyl zu beantragen. Deshalb ist laut Artikel 31 des Zentralen Internationalen Migrationsabkommens der Genfer Flüchtlingskonvention die Einreise ohne Visum zur Beantragung von Asyl explizit straffrei. Die polizeiliche Kriminalitätsstatistik interessiert sich dafür wenig. Für das Jahr 2024 stellt sie 83.572 unerlaubte Einreisen fest. Das verzerrt nicht nur die Kriminalitätsrate Nichtdeutscher, denn nur sie können die Straftat der illegalen Einreise begehen. Die Statistik befeuert auch das Bedrohungsszenario der illegalen Migration und ignoriert die Bestimmungen der Genfer Flüchtlingskonvention. Neben der Folgenschwerden, Kriminalisierung von Geflüchteten und Militarisierung der Grenzen bewirkt der Diskurs auch die Abwertung der Grundprinzipien internationaler Standards zu Geflüchteten. Das ist wiederum ein Bauteil der Konstruktion einer anhaltenden Flüchtlingskrise, in welcher die Politik kein grundlegendes Recht auf Asyl mehr kennt. In dieser Logik gibt es demnach keinen richtigen Weg mehr, um Asyl in Deutschland zu beantragen. Migrantinnen und Geflüchtete werden im illegalen Raum verortet, was die entsprechenden Gegenmaßnahmen rechtfertigt. Sogar kritische Stimmen und Medien fütterten diesen Diskurs. So liest man etwa in der Taz zuweilen Artikel, die zwar die Verschärfungen in der Asylpolitik anprangern, am Ende jedoch feststellen, dass man irreguläre Migration trotzdem einschränken müsse. Nur bitte netter. Diese Diskursverschiebung bis weit ins linksliberale Spektrum ist ein Ausdruck des Rechtsrucks. Eine kritische Link kann sich da nicht beteiligen. Stattdessen muss der Widerstand genau dort ansetzen, wo die Verzerrung der Realität ihren Anfang nimmt. Für das Narrativ von der Irregularität heißt das, sich dieser Diskursverschiebung, die immer auch eine Verschiebung des politischen Möglichen ist, entgegenzustellen. Es gibt keine illegale Migration, nur illegalisierte Menschen. Kommen wir zur diesjährigen Protestaktion der Lebenslaute, die mit klassischer Musik und Besetzung protestieren. Sie protestierten gegen das Lager in Eisenhüttenstadt, in dem Geflüchtete festgehalten werden, mit einem Willkommenskonzert für Geflüchtete, verbanden das Gedenken an den 80. Jahrestag des Atombombenabwurfs in Nagasaki mit der Forderung nach Bleiberecht für KriegsdienstverweigererInnen und mit einer Protestbesetzung der abgeschossenen Baustelle des Bundespolizeipräsidiums in Potsdam. Gegen Zurückweisung von dieser musikalischen Besetzung des Bundespolizeipräsidiums hört ihr kurze Ausschnitte und den Aufruf zu den Aktionen, die Lebenslaute vom 7. bis 9. August durchführten. Achtung, Achtung! Hier spricht die Zivilgesellschaft. Wir wenden uns an alle Bundesbeamten auf diesem Gelände und anderswo. Die Bundespolizei verhindert einerseits die Einreise von flüchtenden Menschen und andererseits holt sie sie nachts irgendwo ab und schiebt sie ab, inzwischen sogar nach Afghanistan. Wir wollen die Bundespolizei hier aufklären, dass jeder Beamte, jede Beamtin ein Remonstrationsrecht hat, also die Möglichkeit hat, wenn eine Dienstanweisung gegen die Menschenwürde verstößt, das abzulehnen und beim Vorgesetzten Einspruch zu erheben. Das ist eine Erkenntnis aus dem Faschismus. Pauken und Trompeten gegen Grenzzäune und Raketen, Potsdam und Eisenhüttenstadt. Wir leben in einer Zeit sich überlagernder Krisen. Die drohende Klimakatastrophe wird getrieben vom Überkonsum der Reichen im Zusammenwirken mit unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem. Die mächtigen Staaten verteidigen ihre geopolitischen Interessen um Rohstoffe und Absatzmärkte mit Ausbeutung, Erpressungen und Kriegen. Kriege wiederum verursachen extreme Mengen Treibhausgasemissionen, die nicht in den CO2-Bilanzierungen auftauchen und die Klimakatastrophe beschleunigen. Ausbeutung, Staatsterror, Klimawandel und Kriege treffen insbesondere die Menschen des Südens. Davon zeugen 120 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind, vor Hunger, Perspektivlosigkeit und unmittelbarer Lebensgefahr. Die meisten von ihnen bleiben in ihren Herkunftsregionen. Einige kommen nach Europa und Deutschland. Die Not dieser Menschen wurde im vergangenen Bundestagswahlkampf für einen rassistischen Überbietungswettbewerb fast aller Parteien instrumentalisiert. Anstatt die reale Bedrohung durch die Klimakatastrophe wurde das Thema Migration als politische Gefahr für Deutschland in den Mittelpunkt gestellt. Das gesamte politische Spektrum lässt sich von einer rechtsextremen Partei vor sich hertreiben. Rassismus und Nationalismus, Militarisierung und die Forderung nach Kriegstüchtigkeit machen sich öffentlich und in den Köpfen wie Herzen vieler Menschen breit. Für ihre Strategie hin zur Kriegstüchtigkeit nutzen die Herrschenden in Deutschland die Lücke, die ein Abrücken der USA von Europa und NATO bedeuten könnte. In seit 1945 nicht mehr gekanntem Ausmaß wird aufgerüstet. Deutschland solle künftig eine Führungsrolle in der NATO übernehmen, verlangte kürzlich NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Deutsch-britische Mittelstreckenraketen mit potenziell nuklearen Gefechtsköpfen sollen gebaut werden. Hauptsächlich für Militarisierung und Aufrüstung wurde ein gigantisches Schuldenpaket im Wert von 500 Milliarden Euro im Bundestag verabschiedet. Während unsere Regierung so tut, als wäre die Bedrohung unserer Lebensgrundlagen durch die steigende Erderhitzung zu vernachlässigen und deutsche Unternehmen exorbitant am Krieg verdienen, verschlechtern sich weltweit die Lebensgrundlagen. Das ist unter anderem eine Folge deutscher Politik. Menschen, die nach oft lebensgefährlicher Flucht in Deutschland ankommen, werden von rassistischen und faschistischen Kräften, aber zunehmend auch von staatlichen Stellen bekämpft und daran gehindert, sich ein Leben in Deutschland aufzubauen. Absurderweise werden dringend benötigte Fachkräfte abgeschoben, während das Asylrecht ausgehöhlt wird, um rechte Ideologien zu bedienen. Dem stellen wir uns entgegen. Wir fordern die rechtskonforme Umsetzung unseres Asylrechts und wenden uns gegen Ausbeutung und Militarisierung im Denken und Handeln. Friedenslogik statt Kriegslogik. Mit unserer Aktionswoche mit Pauken und Trompeten gegen Grenzzäune und Raketen verbinden wir den Blick auf Krieg als Fluchtursache mit unserer Solidarität mit geflüchteten Menschen. Wir musizieren für geflüchtete Menschen und mit ihnen am Abschiebezentrum Eisenhüttenstadt am 7. August. Wir feiern mit Menschen, die Krieg und Militär den Rücken gekehrt haben, am Deserteurdenkmal in Potsdam. Wir erinnern am 80. Jahrestag an die unsagbaren Folgen des Atombombenabwurfs in Hiroshima und Nagasaki. Und wir veranstalten ein Konzert am 9. August, mit dem wir unsere Forderung nach Frieden und unsere Ablehnung des Weiter-so ausdrücken wollen. Musizierend und feiernd wollen wir Geflüchtete, Desertierte und deren Verbündete solidarisch stärken. Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. No border, no nation, stop deportation. Achtung, Achtung! Hier spricht die Zivilgesellschaft. Wir wenden uns an alle Bundesbeamten auf diesem Gelände und anderswo. Nach Europa! Ja. Nach Europa! Ist nicht nur eine Passage der Hoffnung! Ist nicht nur eine Passage der Hoffnung! Sie ist eine Verhandlung mit dem Tod. Mehr Infos zur diesjährigen Lebenslauter-Aktion findet ihr unter lebenslauter.net. Aus der Konkret der Monatszeitschrift aus Hamburg stellen wir euch zuletzt eine Buchvorstellung vor. Hier geht es um die Care-Arbeit und das Buch heißt Unterwert. Who cares? Care-Arbeit ist im Kapitalismus vor allem ein Verlustgeschäft und wird deshalb prinzipiell gering geschätzt, wie die dänische Autorin Emma Holten in ihrem Buch Unterwert eindrücklich nachweist. Bundeskanzler Friedrich Merz will, dass mehr gearbeitet wird. Dabei haben fast 2 Millionen Menschen in Deutschland einen Zweitjob. Mehr als die Hälfte aller Überstunden ist unbezahlt. Vor allem Frauen sollen aus der Teil- in die Vollzeit wechseln und die Wirtschaft stärken. Am Kampftag der Arbeitenden warnte der Verdi-Vorsitzende Frank Wernicke vor dem Ende des 8-Stunden-Tags. Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung sieht vor, dass die tägliche Höchstarbeitszeit in eine wöchentliche geändert werden kann. Laut Wernicke werden 13 Stunden Arbeit am Stück möglich und rechtlich zulässig. Die Warnung kommt zu Recht. Die große Empörung bleibt erschreckenderweise aus. Trotzdem werden gerade pflegende Personen nur müde die Köpfe schütteln. Welcher 8-Stunden-Tag? Care-Arbeit kennt keine Arbeitszeitbegrenzung, Hausarbeit, Mental Load, Pflege und Betreuung von Menschen oder Beziehungen finden permanent statt. Und sie sind sehr ungleich verteilt. Für Online-Nachbildern zu Altenpflege, Pflege von Kindern oder einfach nur Pflege sucht, findet meistens Fotos weiblicher Pflegekräfte immer lächelnd. Diese Ergebnisse sind ein Abbild der Gesellschaft, ihrer Erwartungen und Stereotype. Aufgaben, die von Fürsorgeberufen übernommen werden, waren traditionell bei Frauen in der als privat und unpolitisch dargestellten Familie angesiedelt. Die Care-Arbeit der Mutter, Schwester oder Oma wurde als natürlich, nicht aber als Tätigkeit, geschweige denn produktiv gesehen. Der berechnete Gender-Care-Gap, das heißt das Gefälle der Zeitdauer, die von Frauen und Männern für unbezahlte Fürsorgearbeit aufgewendet wird, liegt in Deutschland derzeit bei 44,3%. In einer Woche verbringen Frauen 9 Stunden mehr mit unbezahlter Arbeit als Männer. Der geschlechtsbezogene Unterschied existiert auch bei bezahlter Pflegearbeit. Kaum überraschend ist da ein aktueller Befund des Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Junge Frauen haben ein besonders hohes Armutsrisiko. Sie sind häufiger in sozialen Berufen angestellt, in denen die Bezahlung schlecht ist. Ebenso wenig überraschend rechnet das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung im Bereich von Erziehung, Sozialem und Gesundheitswesen mit Schwierigkeiten, Fachkräfte zu bekommen. Zur systematischen Unsichtbarmachung und Entwertung von Care-Arbeit ist jetzt ein Buch erschienen. Mit Unterwert gelingt der Dänin Emma Holten eine spannende Aufarbeitung von Fürsorgearbeit in den westlichen Wirtschaftssystemen. Doch das kapitalistische Ideologem von Arbeit, Preis und Wert ist im gesellschaftlichen Denken fest verankert. Der Verlag zitiert stolz das Magazin Woman. Dieses sagt, Emma Holten klärt in Unterwert auf, warum wir auch für Care-Arbeit ein Preisschild brauchen. Weder DTV noch Woman scheinen das Buch Unterwert verstanden zu haben. Holten betont mehrfach, dass Care-Arbeit sehr wohl ein Preisschild hat. Nur ist der Preis eine Null. Im Kapitalismus sind Preis und Wert nie dasselbe. Es ist die willkürliche Zuschreibung, die durchgerechnet effizienzgetrimmte Einordnung von Care-Arbeit, die Holten zu Recht kritisiert. Fürsorge soll nicht einfach monetarisiert, sondern ihr gesellschaftlicher Wert anerkannt werden. Der Kampf um Selbstbestimmung, Freiheit und ein eigenes Einkommen darf nicht zu einer Idealisierung des Arbeitsmarktes verkommen. Denn Gefühle und Fürsorge lassen sich nicht in Zahlen übersetzen, aber was nicht passt, wird passend gemacht. Care-Arbeit bringt keine materiellen Produkte hervor, darum wird sie als Verlustgeschäft dargestellt. Fürsorgearbeit wird außerdem nicht anerkannt oder wertgeschätzt, weil niemand bedürftig oder auf Pflege angewiesen sein möchte. Abhängigkeit gilt als Schwäche und Schwäche darf sich niemand leisten. Wenn Freiheit als die Freiheit von Fürsorge definiert wird, heißt das auch immer, dass eine unsichtbare, abgewertete Person diese Fürsorge übernehmen muss. Pflege wird so zu einer Konfrontation mit Körpern, die nicht mehr oder noch nicht so funktionieren, wie es die Produktionsweise für ihr Fortbestehen braucht. In einer kapitalistischen Gesellschaft, in der Produktivität, Leistung und ein selbstständiger Beitrag zur Akkumulation Status bringen, gilt es, jeden Anschein von Bedürftigkeit zu vermeiden. Der notorische Tellerwäscher wird zum Millionär nur durch harte Selbstausbeutung, nicht weil er zwischendurch eine Umarmung bekommt oder jemand im Verborgenen seine Wäsche reinigt. Spannend ist die Unterscheidung zwischen Care-Arbeit, die eine Person leisten muss, und der sie leisten darf. Ähnlich wie durch die neokoloniale Praktik des Brain Drains sind es in den reicheren westlichen Staaten vor allem marginalisierte Frauen, die Fürsorgearbeit übernehmen. In den letzten Jahren ist laut der Agentur für Arbeit die Zahl der Angestellten in Pflegeberufen um 22% gewachsen. Das liegt an den Fachkräften, die aus dem Ausland angeworben worden sind, um die Lehrstellen im Pflegesystem zu füllen. Dadurch verlagert sich nicht nur die Pflegelücke. Care-Arbeit wird gleichermaßen zu einer ausbeuterischen Arbeit wie zu einem Privileg. Personen, die in der Lohnarbeit beschäftigt sind, werden Zeit und Möglichkeit genommen, sich in fürsorglichen und liebevollen Beziehungen zu entfalten. Und wer zu Hause mit Hausarbeit, Pflege und Fürsorge von Angehörigen beschäftigt ist, kann sich nicht gleichzeitig auf dem Arbeitsmarkt verausgaben. Care-Arbeit führt zum ökonomischen Fortbestehen des Systems, aber zu individueller Armut. Das ist der Widerspruch der Fürsorge. Unwert schafft Wert. Angesichts der Debatte um mehr Arbeit ist Unterwert hochaktuell. Doch die nötige radikale Neuaushandlung des Wirtschaftssystems wird es kaum geben. Deutschland wird wieder ein Land werden, in dem Fleiß, Leistung und Erfolg anerkannt und belohnt werden, verspricht Kanzler Merz. Man darf bezweifeln, dass er dabei an die Care-Arbeitenden dachte. Vielleicht klatschen wir stattdessen alle noch einmal dankbar vom Balkon. Das war der linke Medienspiegel im August 2025. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.noblogs.org. Und tschüss.